Abschnitt 5 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Die Weltumsegelung des A. Lanner 6. Teil 2. Der Moldau-Dampfer im Seesturm des Wattenmeeres. An Bord A. Lanner 6. Ems-Jade-Kanal am 8. Oktober 1920. Schon am Abend der Ankunft in Cuxhaven war der Lotse, den wir in Hamburg für die Fahrt übers Meer geheuert hatten, an Land gegangen und gleich darauf an Bord zurückgekehrt. Er habe eben aus Hamburg die telegrafische Nachricht bekommen, sein Schwiegervater sei gestorben. Hoffentlich finde er einen Kollegen, der uns von der Elbmündung über das Meer führen werde. Als wir morgens aus den allzu eng in die Wand geschnittenen Kojen des A. Lanner 6 krallten, brachte er den Kollegen und empfahl sich von uns zum Begräbnis des Schwiegervaters. Dem Stellvertreter hatte er allerdings dieses Märchen nicht aufgebunden, sondern ihm aufrichtig gesagt, er traue sich nicht mit unserem Süßwasserkasten über eine bewegte See. Weniger ehrlich war er in seiner Auskunft über den Führerlohn gewesen. Nach langem Zögern hatte er für die Stellvertretung 400 Mark bewilligt und hinzugefügt, jetzt bleibe ihm nichts mehr als das Reisegeld für die Rückfahrt nach Hamburg. Wir erfuhren dies freilich erst auf hoher See von dem Ersatzmann, der nicht wenig ungehalten darüber war, nun von uns zu hören, dass sein Kollege morgen in Hamburg für die Führung 1300 Mark einstreichen wird. Unser neuer Lotse, ein Krabbenfischer, kennt sich auf dem Wattenmeer so genau aus wie in den Taschen seiner trangetränkten Hose. Jedoch kann er nicht in diese Taschen, da seine Wasserstiefel bis zum Schritt reichen. Auch er besieht unseren Maschinenraum nicht besorgnislos, denn einen Dampfer ohne Süßwasserreservoir und ohne Destillator für Salzwasser hat er wohl noch nie in seinem langen Seeleben gesehen. Mit dieser Nussschale soll man über den Ozean? Er lugt auf Ventilator und Glasständer, klopft Röhren und Kondensator ab. Auf unserer Fahrt durch das Brackwasser hat sich noch nicht viel Salz angesetzt und unsere Kessel könnten auch 3 Tage durch Salz aushalten, entscheidet er. Die Trossen, mit denen Kamin und Rettungsboot festgemacht sind, prüft er nochmals. Um 9 Uhr morgens, 7. Oktober, stach THMS Lanner 6 in See. Die alte Liebe, den Molokopf von Cuxhaven rundend. Fort Kugelbake, sozusagen der Grenzstein zwischen Elbe und Weltmeer, liegt erst vor uns. Aber wir spüren das Jenseits schon jetzt. Luft ist wie Meer, salzig und nass. Und der Wind lässt uns taumeln. Der alte Maschinist Struha, seit 16 Jahren haust er da unten im Kesselraum von A. Lanner 6, hat kein Vertrauen zu dem flüssigen Salz, das auch den Speiseröhren seines Kessels gar nicht schmecken will. Potzkal hat keinen Molo und Pelktirolka keinen Leuchtturm. Hier aber steckt alles voll von solchen Kinkerlitzchen. Sratschiki. Und Kompass und Riesenseekarte sind auch nicht dazu angetan, beruhigend zu stimmen. Wie soll man sich auf dem Wasser auskennen, wo keine bekannten Ufer, ja, überhaupt keine Ufer, und keine bekannten Gasthäuser, ja, überhaupt keine Wirtshäuser sind? Beim Venza Kutschera im Hafenwirtshaus in Holleschowitz wäre uns allen wohler, obwohl der ein alter Grobian ist. Wenn's sakramentisch wird, so macht der alte Struha sein Testament, wenn's sakramentisch wird, dann verkriech ich mich im Maschinenraum, dass es mich nicht hinauswerfen kann. Der Kommandantore von A. Lanner 6, Herr Hirsch, war Zugsführer bei den Pionieren und hat die Tagliamento-Mündung befahren, und der Bootsmann, der Franta Cichlarik, ist sehr stolz auf seine Karriere bei der KUK-Kriegsmarine. Schabil Bootsmannsmart, Torpedo-Inspektor Pane. An Elbe 5 kommen wir vorüber, dem ersten der 5 Leuchtschiffe, die die Hafenausfahrt flankieren. Die Bemannung dieser Signalschiffe ist 6 Wochen an Bord, dann 14 Tage auf Urlaub an Land. Jahr aus, Jahr ein. Ein Motorboot jagt hinter uns her und preit uns an. Reichswasserschutz, halt! Die Polizisten springen auf Deck und lassen sich unsere Papiere vorweisen. Es ergibt sich, dass wir keine Schieber sind, die unter fremder Flagge ein deutsches Schiff ins Ausland verschachern wollen. Wir haben bloß in Unkenntnis der Verhältnisse es unterlassen, das Duplikat der Ausfahrtsbewilligung vom Reichsverkehrsministerium, Klammer auf, Schifffahrtsabteilung, Klammer zu, ausgestellt, abzugeben. Gut brennt die Sonne, aber die Luft ist mistig. Rechts ist ein Leuchtturm zu sehen. Es scheint, als rage er direkt aus dem Wasser. Jedoch er steht auf einer Insel, zu der man bei Ebbe vom Festland aus im Wagen fahren kann. Insel Neuwerk, Schlupfwinkel und Flottenstützpunkt Klaus Störtebekers, des heiligen Seeräubers und Feindes der Hansaschieber. Jedes Watt, jedes Tief, jedes Riff birgt hier die Erinnerung an ihn und seine Taten. Von Dunen aus hatte Klaus Störtebeker einen unterirdischen Gang angelegt, bis in seine feste Rutzebüttel, die wir gestern in Cuxhaven sahen. Die heutigen Bewohner Neuwerks, 5 Bauern, ein Schullehrer und 2 Leuchtturmwärter, so erzählt uns der Lotse, fühlen sich als Störtebekers Erben. Sie räubern, was das Zeug hält, stecken Massen von Strandgut ein. Klammer auf, überall sehen wir Wracks. Und wenn uns nicht ohnehin schon übel zumute wäre, diese Mementa Mori könnten uns das Gruseln lehren, Klammer zu. Und scheren sich den Teufel um die Obrigkeit. Die Bauern sind allesamt schwere Millionäre, 2 oder 3 sind auch adelig. Das Hotel zur Meereswoge hat saftige Preise. Die Schule wird von 9 Kindern besucht. Die gesamte männliche Bevölkerung von Neuwerk, der Schulmeister einbegriffen, bildet die Bemannung des Rettungsbootes. Bei den Signalraketen bleiben nur die Frauen. Vor Hundeballje, 11 Uhr vormittags, ist ein Seehundfischer verankert. Bereits vorher haben wir etliche Seehunde auftauchen und die neue Flagge anglotzen sehen. Scharf dreht der Wind nach Süd. Er reißt rücksichtslos unser Schraubendampferchen herum. Der Wind schaukelt und das Wasser schaukelt. Wie wir schaukeln, mag man sich denken. Hoch aufschlagen Wellen, sie geißeln Deck und Deckaufbau. Bevor wir die Kajütenluken geschlossen haben, ist schönste Überschwemmung darin und sogar in das Kaminloch springt eine Woge. Der Kamin. Er ist lebensüberdrüssig. Bald neigt er sich steuerbords, bald will er sich auf der linken Seite in die feindliche Flüssigkeit schmeißen. Die Trossen zerren ihn, reißen ihn zurück und stöhnen ob der Anstrengung. Schwer balanciert man auf Deck. Backbords sieht man auf dem Watt von Schahörn Menschen sich placken. Sie bergen Balken. Vor 3 Wochen ist hier ein Floß im Werte von 40 Millionen Mark gestrandet. Das größte Floß der Welt. Von Schweden her kam es. Von 4 Schleppern gezogen über das Wattenmeer und wollte nach Amsterdam. 13.500 Baumstämme, manche 15 Meter lang. In einer Breite von 16 Metern nebeneinander und in einer Höhe von 6 Metern übereinander geschichtet, von Ketten zusammengehalten. In Splitter aber rissen die Wellen diese Stahlketten. 3000 Balken wurden in Cuxhaven ans Land geschwemmt, 3000 auf die Insel Neuwerk, 5500 hierher nach Schahörn. Jeder Balken war auf 160 Mark versichert und wer der Assekuranzgesellschaft in Cuxhaven einen der Stämme liefert, erhält 100 Mark. Wir sehen die Armen von Cuxhaven sich mühen, die Stämme gegen die See zu rollen. Kommt unversehens die Flut, können die Leute nicht mehr vom Meere zurück, sind verloren. Unser Lotse spuckt seine Prime weit über Bord. Böse Arbeit, das. Wird es uns wie dem Floß ergehen? Der Magen nickt Bejahung. Das Wasser wäscht unsere Kleider und das Deck wieder rein und spült unsere Gesichter ab. Dankbar werfen wir unsere Galle in die See. A. Lanner 6 fährt mit Volldampf voraus. Mühselig ist das Vorwärtskommen, schwieriger als bei Kletschern und Kralup. Früher machten wir 7 Meilen die Stunde, jetzt stemmt sich uns der Wind entgegen. Zwischen Scharhörn Riff und Elbe 1, dem letzten der 5 Leuchtschiffe an der Elbe-Ausfahrt, sind wir um 4.20 Uhr nachmittags. Und schon wenden wir Backbord, nehmen westlichen Kurs gegen den Leuchtturm Roter Sand, das am schwersten erbaute Merkzeichen der Weser-Einfahrt. Auch am Leuchtschiff der Weser-Einfahrt müssen wir vorbei. obwohl wir nicht nach Bremerhaven wollen, sondern gleich hinüber in den Jadebusen. In Wilhelmshaven an der Mündung der Jade wollen wir heute noch landen. Wird es glücken? Immer dunkler tönen sich die unendlichen Flächen über uns und unter uns. Wellen und Wolken sind eins. Sterne und Leuchtfeuer sind eins. Wir sind auf gleicher Höhe mit den Nordseeinseln, aber nicht einmal Wangerog, die östlichste, geschweige denn Norderney, ist sichtbar. Ostfrieslands Küste erkennen wir erst, da wir auf 3 Seemeilen an sie herangerückt sind. Unser Kamin qualmt, die Schraube arbeitet. Trotzdem auf dem Ventilator des Kessels und auf den Saugpumpen sehr starke Salzstalaktiten von 15 cm Länge wachsen. Die Kolben schlagen auf und nieder, aber es scheint, als ob wir stehen. Da, bei Minsener Sand, kommt das Glück. Ergriff mich die Flut und riss mich nach oben. Ergriff uns die Flut. Rasch schwemmt sie uns in den Jadebusen, fast bis in den Hafen, fast bis an den Kai. Kreidebleich stehen wir auf Deck. 51 Seemeilen auf einem Moldau-Schiffchen in stürmischer See. Sitrop. Ach, armer A. Lanna 6. Don Quixote des Wassers. Du siehst ramponiert aus. Morgen heißt es, alles Seewasser auspumpen, die Salzkristalle abschlagen, die Rohre reinigen und Süßwasser nehmen. Rings um uns der riesige Kriegshafen, Wilhelmshaven. Jung ist das Gesicht dieser Stadt, riesig ihre Figur, aber scharf tritt ihr hippokratischer Zug hervor. Gesprengte Schiffe, ein versenkter Hulk, auf dem deutsche Modelle waren. Ablieferungsbereite, zum Transport zurechtgemachte Docks, verödete Bassins. Die Stadt stirbt. Von unseren neuartigen Wimpeln angelockt, kommen friesische Schulknaben zu unserem Schiff, um Briefmarken zu erbetteln. Sie wollen wissen, woher wir kommen. Der alte Struhaar ist aber nicht zu Auskünften aufgelegt. »Cek notiem parchantum, jesmes manjene, aber du vedjele.« So sage ich den Kindern, dass wir von der Manina kommen, damit sie's wissen. Aber die haben keine Ahnung davon, dass die Manina-Heide hinter Prag liegt und glauben, wir seien aus Manila. Ende von Abschnitt 5.